Podcast Versuchslabor. Hallo zusammen. Na, alles gut? Ja, das Podcast Versuchslabor geht mal wieder auf Sendung heute. Ach ja, das ist so, gell? Man ist viel beschäftigt in Podcasting, das habe ich schon mal gesagt. Und ja, aber ich glaube, jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger. Wir haben den Raucherbalkon umgezogen auf einen neuen Provider, was das Hosting für den Podcast selber betrifft. Also der Raucherbalkon an sich bleibt natürlich bei der PodWG. Ich hoffe, das hat jetzt mittlerweile jeder auch mitbekommen und auch verstanden. Jo. Und ja, den Face of Death Podcast, der läuft ganz gut an. Den mache ich ja mit dem Hatti zusammen von den Hörspitzen und auch der braucht Zeit. Einfach Vorbereitung und Recherchen. Jo. Und das Versuchslabor bleibt so ein bisschen hinten dran im Moment, aber ich glaube, das ist auch jetzt mal gar nicht so schlimm, weil es ist ja nur ein Versuchslabor. Dementsprechend ist ja eigentlich schön, dass sich die ganze Podcast-Geschichte so entwickelt hat, wie zurzeit Stand der Dinge ist, würde ich mal sagen. Ja, zum Thema Podcast noch kurz erwähnt. Ich war zu Besuch bei der PodUnion in einer der letzten Folgen oder jetzt in der aktuellen Folge, muss man sagen. Aber ich glaube, die kommt auch schon bald die nächste wieder. Und da ging es halt auch um das Thema Raucherbalkon, um das Thema Podcast, warum, woher die Leidenschaft, was macht dir daran Spaß und was nicht. Wer mag, kann sich das natürlich gerne anhören. Auf der Seite der PodUnion findet man die entsprechende Folge. Ja, ladet euch mal runter, könnt ihr mal reinhören und gibt's den Jungs von der PodUnion auch mal ein bisschen Feedback da drauf. Ich glaube, die freuen sich auch. Ansonsten anderes Thema, veganes Essen. Das ist ja hier so momentan bei uns daheim so der Dauerbrenner. Also wir haben es versucht, muss ich mal so sagen. Wir haben vegane Burger gemacht aus rote Beete und Bohnen und Zwiebeln und Mehl dabei, um ja so eine Art Burger draus zu machen. Kann man essen? Ich fand es jetzt nicht so schlecht. Was ganz witzig war, die kleinste Tochter hat halt da einmal reingebissen und hat dann gesagt, du Papa, das Fleisch schmeckt nicht auf dem Burger. Ja, also, und ob sie irgendwie ein Stück Salami haben könnte oder irgendwas. Ja, gut. Geschmäcker sind unterschiedlich, Menschen sind unterschiedlich und soweit es geht, versuchen wir natürlich jedem irgendwie hier seinen Platz einzuräumen und sein Recht auf das, was er sich vorstellt. Haben jetzt allerdings im Familienrat hier bei uns in der Familie beschlossen, dass es so ganz so nicht geht, weil wir das einfach von der Infrastruktur her bei uns in der Familie so nicht handeln können. Also wir können nicht für eine Person extra kochen und für die anderen dann noch was anderes. Das kriegen wir so einfach nicht hin. So sind wir zu dem Entschluss gekommen, was wir machen. Wir werden weniger bis gar kein Fleisch mehr essen, aber andere Tierprodukte schon. Also das heißt Milch, Ei, Käse. Das muss einfach so mit dabei, weil das ist dann sonst für uns überhaupt nicht machbar hier jetzt, also rein vegan zu kochen. Bei vier Leuten im Haushalt aktuell und jeder mit seinem eigenen Geschmack, wo er auch hat und was er mag. Ja, das ist so der Stand der Dinge hier an der Stelle. Klar, wenn sich machen lässt, kann man mal, wenn Zeit ist, die Wünsche von der Tochter Nummer 2 mal berücksichtigen und sagen, hier schau mal, für dich habe ich hier was, das ist vegan, da ist nichts dabei, das kannst du so nehmen, aber ja, es muss halt irgendwie alle mit im Boot sein. Es kann auch nicht sein, dass einer hier alleine den Ton angibt. Und ja, so ist das bei uns. Klingt vielleicht ein bisschen hart, aber ich denke, wir haben jetzt einen guten Weg gefunden, dass wir da alle zufrieden sind und durchkommen. Trotzdem freue ich mich natürlich nach wie vor, wenn jemand Ideen hat für Sachen, die lecker sind und die vegan sind und die man auch schnell mal machen kann. Also das heißt so irgendwo zwischen Feierabend und Kinder müssen ins Bett. Ja, gerne Rezepte an mich. Über welchen Weg auch immer. Ihr kennt die Mailadresse, ihr wisst den Twitter-Account, ihr könnt hier im Blog vom Versuchslabor in die Kommentare was reinhauen. Ja, also eins habe ich ja noch. Ich habe noch hier die Karsspatzen vom Daniel Bialas. Ha, und diesmal habe ich es richtig ausgesprochen, lieber Daniel. Die hat er mir schon mal zugeschickt gehabt, das Rezept. Die werde ich dann mal ausprobieren. Aber sowas geht definitiv nur am Wochenende, wenn du richtig Zeit hast zu kochen. So auf die Schnelle geht da nix. Ja, habe heute mal so tiefgefrorenes Fertigfutter da mal besorgt von einem namhaften Hersteller im Bereich der Tiefkühlware. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an, ob das noch was wäre, wo man sagen kann, okay, das können wir dir eben nochmal schnell machen, liebes Kind. Aber alles, was daran vorbeigeht, ist so nicht machbar momentan. Naja, gut, war ein Versuch wert und war eine Herausforderung, aber man muss auch ganz klar mal sagen, wenn Sachen nicht wirklich funktionieren. Nächstes Thema. Im Podcast Versuchslabor wird es wahrscheinlich demnächst mehr Musik geben. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe jetzt mal ein paar Bands und ein paar Labels und Plattenfirma und Leute vom Management von Sachen, die mir gefallen, einfach mal angeschrieben. Mit der Frage, wie schaut's eigentlich aus bei euch? Ich habe hier so einen kleinen Personal Podcast, den ich mache und würde gerne die Sachen, die mir gefallen, hier auch mal vorstellen. Was genau ich denn da machen muss für eine Freigabe, dass ich das machen darf und habe dabei geschrieben, also die und die CD von eurem Künstler, die gefällt mir und ich hätte gern das und das Lied vorgestellt. Auch direkt klar, ganz klar gesagt, wenn um die 30 Sekunden nur als Einspieler, dass die Leute, die zuhören, so eine kleine Idee kriegen, in welche Musikrichtung das geht und wie das klingt und natürlich auch in dem Falle Besprechung immer positiv, weil ich werde mir ja nicht die Mühe machen, in meinem Personal Podcast Sachen aufzunehmen, nur um sie irgendwo zu verreißen. Also da fehlt mir die Zeit für, da habe ich auch keine Lust drauf. Ich denke, das macht man nicht. Sachen, die einem nicht gefallen, die ist meine Meinung, die kommentiert man halt einfach gar nicht fertig aus. Also wenn man schon sich zu Wort meldet mit was, dann ist das so aus meiner Sicht immer schön, wenn es in die positive Richtung geht. Für euch heißt es dann an der Stelle, es wird spannend und ich glaube, es wird auch ganz interessant. Ich kann schon so viel verraten, eine Freigabe habe ich schon. Das heißt, in einer der nächsten Folgen wird es auch die erste CD-Vorstellung dann geben. Da bin ich aber noch dabei, mir das mal anzuhören und habe mich noch nicht entschieden, welche Songs ich da nehmen will. Aber da ist, glaube ich, der glückliche Zufall der, dass ich mir da frei aussuchen kann, was ich da vorstelle. Aber das gibt es dann in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall dann schon mal. Ja. Thema Podstock möchte ich auch kurz anreißen. Und nicht nur hier die Leute, die sowieso selber Podcast machen, ermutigen, sondern vor allem möchte ich an der Stelle auch mal Hörer ermutigen, sich zu überlegen, ob sie denn vielleicht doch vorbeikommen wollen. Das ist vom 4. bis 7. August und findet man unter podstock.de, das verlinke ich hier im Blog, wie man da hinkommt, was das kostet. Und ich habe gehört, der Radinger Podcast, der verlost ein freies Ticket für das Podstock. Vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant. Da sag ich mal, ist der Einsatz nicht so groß, müsst ihr nur die Fahrtkosten bezahlen und Übernachtung, aber das Ticket hättet ihr schon mal geschenkt an der Stelle. Ja, da bin ich ganz gespannt drauf. Also bei uns wird natürlich der Praktikant hingehen, ne? Da kommt der Chef natürlich nicht selber bei solchen Geschichten, da hat man ja Praktikanten für. Das heißt, der Karl wird vorbeischauen. Ja, und wir sind ganz gespannt auf die ganzen Menschen, die eigentlich kennt man sicher nur vom Hören oder von Twitter. Es gibt ganz wenige, die ich jetzt zum Beispiel persönlich kenne. Und ja, ich glaube, dass das eine sehr, sehr spannende Sache wird und hoffe einfach, dass ganz, ganz viele Menschen sich noch entscheiden, vorbeizukommen. Ich weiß jetzt gar nicht, spontan kann ich gar nicht sagen, ob es auch Tagestickets gibt, jetzt offiziell oder nicht, aber das lässt sich bestimmt herausfinden noch an der Stelle. Ja, Podcast, Podstock, auf jeden Fall eine gute Sache. Schaut's doch mal vorbei. Ja, soweit würde ich mal sagen für heute. Machen wir hier Schluss im Labor, weil ich habe halt die Kinder heute daheim und mache jetzt diese Aufnahme heute auch mal wieder in meinem Küchenstudio mit dem H1. Einfach so mal schnell mal reingesprochen. Und ja gut, ein bisschen Technik-Thema können wir noch machen. Ich habe mir ein Mikrofon gekauft, das Rode M3. Das ist ein Kondensatormikrofon mit Supernierencharakter, nennt sich das irgendwie. Also das heißt, es hat einen sehr Aufnahmebereich, der sehr nah ist, aber der ist halt gut für Sachen, wo du Außengeräusche hast, rechts und links, ne? Also Großmembran ist, glaube ich, mehr, wenn du ein schönes Studio hast, wo du auch wirklich tatsächlich das entsprechende Umfeld hast, wo du aufnehmen kannst. Und das Ding ist wirklich aus meiner Sicht universell einsetzbar. Würde ich mal so auch für Neueinsteiger tatsächlich empfehlen. Kostet um die 79 Euro. Das einzige Problem ist, das Ding ist ein XLR-Mikrofon, das heißt, ihr braucht irgendein USB-Audio-Interface, ein kleines Pult von Behringer oder irgendwas, wo ihr XLR anschließen könnt und ein USB-Signal hinten rauskriegt. Das muss man fairerweise dazu sagen, das gibt es nicht als USB-Modell. Ja, aber macht auf jeden Fall Spaß und klingt gut und ja, auch von der Haptik her, wenn man es anfasst, es ist sehr stabil, ordentlich verarbeitet. Ja, gutes Gerät, Rode M3. Wer sich da für so Sachen interessiert, einfach mal schauen bei dem Online-Versandhandel eurer Wahl. Ich glaube, preislich tun die sich alle nix, egal wo man es bestellt. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Und verbleibe bis dahin mit einem lieben Servus. Passt auf euch auf. Euer Klaus.